Nach Hause geh, scheint der Mond so schön. Hey, holla, bist bald fertig. Gleich, gleich. Scheint in meines älteren Vaters Fenster. Wo bleibst so lang? So, die Jacke her. So schön. Milliardärin ist unsere einzige Hoffnung. Aus der Gott! Aber der zahlt nicht. Sie waren mit ihr befreundet, ihn. Da hängt alles von ihnen ab. Sie sind auseinandergegangen damals. Ich hörte eine unbestimmte Geschichte. Haben Sie Ihren Pfarrer etwas zu gestehen? Ihr war die beste Freunde, jung und hitzig, war schließlich ein Kerl, meine Herren, vor 45 Jahren. Und sie, die Clara, ich sehe sie immer noch, wie sie mir das Dunkel der Petersenscheune entgegenleuchtete, oder mit nackten Füßen in Konradsweiler Wald durch Moos und Laub ging mit wehenden roten Haaren, die ich sah, härten schlank, zart, eine verteufelt schöne Hexe. Das Leben trennte uns, nur das Leben, wie es eben kommt. Ich für meinen Teil wäre froh darüber, das andere muss ich tun. Ich weiß, die Zachanassian soll mit ihren Millionen herausrücken. Millionen, das ist genau die richtige Auffassung. Einer Kinderkrippe ist uns nicht gegeben. Mein lieber ich, Sie sind seit langem schon die beliebteste Persönlichkeit im Gegend. Ich trete den Frühling zurück und nahm der Opposition Bildung. Wir einigten uns, Sie zu meinen Nachfolger vorzuschlagen. Aber Herr Bürgermeister, ich kann die und bestätigen, meine Herren, zur Sache. Ich will vorerst mit der Clara über unsere miserable Lage reden. Aber vorsichtig, zart fühlen. Hier ist ein Flugvorgehen, psychologisch richtig. Schon ein Skript, der Vaterbahnhof kann alles verteufeln. Mit der Stadtmusik und dem gemischten Chor ist es nicht getan. Da habt ihr recht, es ist dies auch ein wichtiger Augenblick. Frau Zachanassian betritt den Boden ihrer Heimat, findet heim, gerührt Tränen in den Augen, erblickt ein Vertrautes. Ich werde natürlich nicht hemdärmlich da stehen wie jetzt, sondern in feierlichem Schwarz mit Zylinder neben mir die Gattin, vor mir meine zwei Enkelkinder, ganz in weiß mit Rosen. Mein Gott, wenn alles in Ordnung kommt zur rechten Zeit. Clara liebte die Gerechtigkeit. Wir haben noch fast zwei Stunden und so ging nicht herrichten. Die Hinschrift bekam, erkläre Zachanassian, heb den Kühn und hause in die Höhe. Die anderen schwenken am besten die Hüte. Seid ungezwungen, herzlich, doch muss die Organisation klappen. Die Feuerglocke gleich nach dem Mischten Chor einsetzen. Vor allem nicht zu beachten. Thank you. gezogen, Madame. Ich ziehe eben die Notbremse. Ich protestiere. Wir sind doch in kühlen Morbid. Ich kenne das traurige Nest. Du drüben der Wald von Konrads Weiler mit dem Buch, wo du fischen kannst. Hechte und rechts das Tuch der Peterschen Scheide. Clara! Die Tranas! Die Tranas! Die Tranas! Die Tranas! Dabei ist der gemischte Chor nicht mehr ein Jugendkunst, oder? Der Feuerwehr! Der Küster! Ein Rottweg! Und Gottes Willen, der Kirche! Verneig dich! bis das Kind stundenlang auf dem Dach und spuckte hinunter. Aber nur auf die Menschen. Gnädige Frau, als Rektor des Kündenen Gymnasiums und Liebhaber der edlen Frau Musiker, sei es mir erlaubt, mit einem schlichten Volkslied aufzuwarten, da die Boten vom gemischten Chor und der Jugendgruppe. Die Feuerglocke! Jetzt müsste doch die Feuerglocke bimmeln! Die Zeit und Wackel halte, gnädige Frau, stehe zu ihrer Verfügung. Danke, ich will niemanden verhaften, aber vielleicht wird Güllen Sie nötig haben. Drücken Sie hin und wieder ein Auge zu. Das schon, gnädige Frau, wo käme ich in Güllen zu spielen? Ganz mein Zauberhexchen! Unser Pfarrer, gnädige Frau! Ei, ihr Pastor! Fähige, die Sterbende zu trösten! Ich gebe mir Mühe! Todesstrafe ist in unserem Lande abgeschafft. Wird sie vielleicht wieder einführen? Viel Kätze, was du doch für ausgelassene Witze machst. Nun will ich ins Städtchen. Was fällt Ihnen ein, Bürgermeister? Ich marschiere nicht meilenweit mit meiner Prothese. Seit meinem Unfall bewege ich mich nur auf der Sünde. Rabbi, Papi, hier zwei gefrorenen Hecken, in sich sehr zum elektrischen Stuhl verurteilt. Wir gehören zur alten Dame, wir gehören zur alten Dame. Wer sie seid ihr? Nennt uns Obi und Obi. Frau Zathanasian, logiert im goldenen Apostel. Wir sind blind, wir sind blind. Danke, Herr Polizist, danke recht schön. Wie wisst ihr denn, dass ich ein Polizist bin, wenn ihr blind seid? Am Tonfall, am Tonfall. Alle Polizisten haben den gleichen Tonfall. Ihr scheint eure Erfahrungen mit der Polizei gemacht zu haben, ihr kleinen dicken Männer. Männer! Erkennt uns für Männer! Was sind denn sonst die werden schon merken. Na, wenigstens immer kriegen Koteletts und Schinken. Alle Tage. Da würde ich auch herumtanzen. Komm, gib mir die Hand. Einen komischen Humor haben die Ausländer. Zu Obi und Obi, zu Obi und Obi. Thank you. Nach Berlin und eine ins Tessin. Was ist alles? Wozu auch? Ich kenne die Welt. Weil du immer reisen konntest. Weil sie mir gehört. Nun wird sich alles ändern. Gewiss. Du wirst uns helfen. Ich lasse das Städtchen meiner Jugend nicht im Stich. Wir haben Millionen nötig. Nötig. Tätzchen! schmerzt. Du hast noch ein Scharnier, meine Prothese, geschlagen. Ein Specht. Es ist wie einst, wie wir jung waren und kühn in den Tagen unserer eine helle Scheibe, ferne Wolke züge und das Rufen des Kuckucks irgendwo in der Wurzelwildnis. Wie soll zu finden in den Zweigen ein Rauschen wie die Brandung des Meeres, wie einst, alles wie einst. Wäre doch die Zeit aufgehoben, mein Zauberhexchen, hätte uns doch das Leben nicht getrennt. Was wünschest du? Dies, nur dies, ich liebe dich. Dieselbe kühle weiße Hand. Irrtum auf eine Prothese helfen wird. Clara, ist denn überhaupt alles Prothese an dir? Fast von einem Flugzeugabsturz in Afghanistan. Kroch als Einzige aus den Trümmern. Auch die Besatzung war tot, bin nicht umzubringen. Nicht umzubringen, nicht umzubringen, nicht umzubringen. Ihr sollt nicht von der Behörde angeordnet. Stehen Sie! In Zukunft Herzschlag fest! Keinen goldenen Humor besitzt die Clara. Sie mit zum Vortrag diese Wormung. Ich weiß nicht, solche Späße gehen durch Mark und Bein. Millionen hat sie versprochen. Millionen! Millionen! Wetter! Ich hole Bürgermeister! Wir warten nur auf Ihren Garten, gnädige Frau! Sie brauchen nicht zu warten! Er angelt und ich lasse mich scheiden! Scheiden? Die Zarten treiben an ihren Wintersanatoren und Kindersuppen anstalten, an ihre Künstlerhilfe und Kinderkrippen. Und so möchte ich der nun eingesonnenen zu rufen, siehe hoch, hoch, hoch! Bürgermeister Güler, ihr selbstlos freut über mein Besuch, rührt mich. Ich war zwar ein etwas anderes Kind, als ich nun in der Rede des Bürgermeisters vorkommen. In der Schule wurde ich geprügelt, und die Kartoffel für die Witwe Bull habe ich gestohlen, gemeinsam mit ihr. Nicht um die Kugelerin vor dem Hungertode zu bewahren, sondern um mit Alfred einmal im Bett zu liegen, was bequem aber als im Kummer zu meiner Wald oder in der Peterschen Scheune. Darf ich brachte sie Herr Ill an, der Vater ihres Kindes zu sein. Sie bestritten damals die Vaterschaft, Herr Ill. Sie hatten zwei Zeugen mitgebracht. Alte Geschichten! Ich war jung und unbesonnen! Wir sind zur Stelle. Erkennen Sie die beiden, Herr Ill? Wir sind Kobi und Lobi. Ich kenne sie nicht. Wir haben uns verändert. Nennt eure Namen. Jakob Hüllein. Ludwig Starr. Okay. Ich weiß nichts von ihnen. Jakob Hüllein und Ludwig Starr, kennt ihr Herrn Ill? Wir sind blind. Kennt ihr ihn an seiner Stimme? An seiner Stimme. Ich war der Richter und ihr die Zeugen. Was habt ihr geschworen? Ludwig Spar und Jakob Hühnlein vor dem Gericht zu küllen. Wir hätten mit Clara geschlafen. So habt ihr vor mir geschworen, vor dem Gericht von Gott. Wahrheit ist die Wahrheit. Wir haben falsch geschworen. Warum? Ihr habt uns bestochen. Womit? Mit einem Liter Schnaps. Erzählt nun, was ich mit euch getan habe, Kobi und Lobby. Erzählt es. Die Dame ließ uns suchen. So ist es in der ganzen Welt. Sie fand euch. Was hat sie dann mit euch getan? Sie gab uns Robi und Tobi. Und was haben Tobi und Robi mit euch gemacht? Kastriert und geblendet. Dies ist die Geschichte, ein Richter, zwei Angeklagte, ein falscher Zeuge, ein Fehlerteil. Ist es nicht so, Klägerin? Alles verjährt, eine alte, verrückte Geschichte. Was geschah mit dem Kind, Klägerin? Es lebte ein Jahr. Was geschah mit ihnen? Ich wurde ein Dirn. Weshalb? Das Urteil des Gerichts machte mich dazu. Und wollen Sie Gerechtigkeit? Lehrer Zafanassian! Eine Milliarde für Güllen, wenn jemand Alfred Ill tötet! Zauberhexchen! Das kannst du doch nicht fordern! Das Leben geht doch längst weiter!